Achmed, der unverbesserliche Menschenfreund. Von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Achmed, ich sage dir, vom ersten angefangen sind alle Männer Vipern, alle Frauen Schlangen. Der Sultan rief's, und des Triumphes vorbewusst hing er dem Bruder eine Tafel um die Brust. Darauf das kleine Wörtlein Ungunst war zu lesen. Aus allem Volke ist kein einziger gewesen, der nicht, erschüttert bis ins Knochenmark hinein, dem Prinzen schmiss ins Antlitz einen Pflasterstein. Ein schlichtes Mädchen aber, das Erbarmen hatte, umwickelte mit mut'ger Hand den Stein in Watte. Der Sultan höhnte, »Nun, wie ist es dir ergangen?« Der Bruder trocknete die blutbefleckten Wangen. O, was für feine Vipern, was für schlanke Schlangen. Ende von Achmed, der unverbesserliche Menschenfreund. Aufgenommen von Dom Bombadil.